SWR 2 Spielraum. Mit Roland Wagner. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier im Spielraum beim Kopfkino. Die meisten Kinder, die bei uns einschalten, lesen gerne. Und wenn ihr gerne lest, dann habt ihr das sicher schon mal erlebt. Manchmal ist ein Buch so spannend, dass man es gar nicht weglegen will. Es kann sogar passieren, dass man alles um sich herum vergisst. Man versinkt völlig. Was ihr bisher wahrscheinlich nicht gewusst habt, das ist gar nicht so ungefährlich. Besonders, wenn es spannend wird in dem Buch. Aber hört selbst, wie es dem Mädchen Olga ergeht in unserem Hörspiel. Viel Spaß. Johnny Hübner greift ein. Hörspiel für Kinder von Hartmut El Kurdi. In der letzten Woche war verdammt viel los gewesen in der Geschichtenrettungszentrale. Gestern zum Beispiel hatte ich einen 9-jährigen Jungen aus einer Rittergeschichte, einen Buchhalter aus einem Liebesroman und eine todesmutige Kindergärtnerin aus einem ziemlich unappetitlichen Zombie-Abenteuer gerettet. Keine schlechte Bilanz für einen Arbeitstag. Aber heute Abend schien einfach nichts zu passieren. Ich vertrieb mir die Zeit, indem ich versuchte, die rosinendicken Brummelfliegen, die um meine Schreibtischlampe kreisten, mit kleinen Papierkügelchen aus meinem Filzstiftblasrohr abzuschießen. Endlich klingelte das Telefon. Johnny Hübner, Geschichtenrettungskommando 35 Süd, was kann ich für Sie tun? Hübner, alte Socke, legen Sie Ihr Blasrohr weg, nehmen Sie die Füße vom Tisch und setzen Sie Ihre Rettungsbrille auf. Ich habe einen dringenden Einsatz für Sie. Es war Baumann, der Leiter unserer Zentrale, der oberste Geschichtenretter sozusagen. Der Mann konnte ziemlich nerven, aber eins war klar, wenn Baumann dringend sagte, dann meinte er auch dringend. Worum geht's, Boss? Die Unterlagen sind schon unterwegs zu Ihnen. Ist eine ziemlich heikle Geschichte. Geht um ein kleines Mädchen und einen verdammt fiesen Piraten. Ich erwarte vollen Einsatz von Ihnen, also halten Sie sich ran. Alles klar. Und Hübner, machen Sie es kurz und schmerzlos. Gehen Sie rein in die Geschichte und holen Sie das Mädchen da raus. Kein langes Herumschwadronieren. Haben Sie verstanden? Ja, verstanden. So schnell wie möglich. Ich gebe mir Mühe. Roger, Hübner und Ende. In diesem Moment schoss auch schon einer der großen verschraubten Metallzylinder durch die Rohre unserer Hauspost und landete auf meinem Schreibtisch. Ich öffnete ihn und schüttelte die Materialien heraus. Personenbeschreibungen, Bilder, Tonaufnahmen, Lebensläufe. Eine CD mit der Aufschrift Piratenschlaflied. Alles über Olga, das Mädchen und alles über Braunbart, den Piraten. Und natürlich das Buch, in das Olga gerutscht war. Die Segel des Todes. Ich schaltete die Bitte-nicht-stören-Signallampe an meiner Tür ein und prüfte die Materialien genauer, um Olgas Geschichte zu rekonstruieren. Bei meinem Job geht es nämlich um Folgendes. Wenn Menschen beim Lesen in eine Geschichte reinrutschen, weil die Geschichte so spannend ist und sie drumherum alles vergessen, dann werden sie selbst zu einer Geschichte. Zu einer neuen Geschichte. Und diese neue Geschichte müssen wir Geschichtenretter nacherzählen, um im entscheidenden Moment mit Hilfe unserer Hintergrundinformationen eingreifen und die Menschen wieder aus der Geschichte herausretten zu können. Aber das geht nur, wenn sich die zu rettende Person innerhalb der Geschichte in allerhöchster Lebensgefahr befindet. Erst dann dürfen wir eingreifen. Also, alles in allem eine ziemlich heikle Angelegenheit. Ich legte mich auf mein braunes Ledersofa, schloss meine Augen, tauchte ab und begann, Olgas Geschichte zu erzählen. Olgas Geschichte. Es war einmal ein Mädchen. Eigentlich war sie ein ganz normales Kind. Sie hatte einen Strubbelkopf, Sommersprossen, hieß Olga und aß gerne Nutella-Brote und Spaghetti mit Tomatensauce und Pommes mit Fischstäbchen. Und sie mochte die Pausen lieber als die Schulstunden und hasste es, wenn sie abends von ihren Eltern ins Bett geschickt wurde. Das ist gemein. Nein, ich muss in der Pupskiste vermodern und ihr dürft Freunde einladen, laute, doofe Musik hören und Fernsehen, bis euch die Glubschaugen rausfallen. Doch ihre Eltern kümmerten sich nicht um diese Beschwerden. Basta, Pech gehabt, die Welt ist eben ungerecht, so weit so üblich. Nun ging sie zwar ins Bett, tat aber nur so, als ob sie schlief. Das Licht war aus, im Zimmer war es still und dunkel, aber wenn man genau hinschaute, konnte man sehen, dass Olgas Bettdecke geheimnisvoll leuchtete, ganz schwach nur, wie eine Ahnung von Licht. Denn dort, unter ihrer Decke, hatte das schlafunwillige, trotzige Mädchen seine Taschenlampe gezückt. Im Schein dieser kleinen mobilen Flutlichtanlage tat sie das, was ihr Spaß machte. Sie las Bücher. Eins nach dem anderen. Massenweise Bücher, dicke Bücher, schlanke Bücher, Romane, Kurzgeschichten, auch Bilderbücher. Nur spannend mussten sie sein und aufregend. Oder zum Wegschmeißen komisch. Langweilige, witzlose Bücher wurden gnadenlos aussortiert. Tschüss und auf Wiedersehen. Pardon wurde nicht gewährt, zurück in die Bücherei, ab ins Regal. Spannende Bücher aber wurden verschlungen, genossen und verehrt. Wie zum Beispiel Die Segel des Todes, Untertitel Bert Braunbart, der blutrünstige Killerpirat. Olga hatte das Buch in der Bücherei geschenkt bekommen. Es war eins von den alten, kaputtgelesenen Büchern, die man dort einmal im Jahr aussortierte, weil sie so zerfleddert und abgeschubbert aussahen und fast auseinanderfielen. Ein paar Seiten waren lose, hingen nur noch an einem kleinen Zipfelchen. Olga hatte das Buch wie einen Schatz nach Hause getragen, mit Klebestreifen repariert und noch am selben Abend nach der üblichen Bettgezankerei mit ihren Eltern zu lesen begonnen. Sie war vom ersten Satz an gefesselt. Braunbarts Gesicht sah aus wie eine eingetretene Kajütentür. Und ruckzuck hatte sie 15 Seiten weggelesen. Jetzt, auf Seite 16, wollte Bert Braunbart gerade seinen Smoothie, den italienischen Schiffskoch Giovanni, über die Planke laufen lassen, weil der seine Lieblingsfischsuppe versalzen hatte. Hai-Eintopf mit gepökelter Walfischzunge. Der Smoothie war eigentlich ein hervorragender Schiffskoch. Vielleicht sogar der beste, den es gab. Und Eintopf von einer Haie? Mit einer Walfischzunge ist sie gepökelte. War normalerweise Pipifax für ihn babyleicht. Deswegen konnte er auch nicht verstehen, was mit der Suppe passiert war. Wie auch? Er hatte ja nicht gesehen, wie der einäugige Friedrich 2 Kilo Salz in die Suppe geschüttet hatte, als er der Smoothie mal kurz auf dem Klo war. Der einäugige Friedrich hatte nämlich keine Lust mehr, bei jeder Kaperung oben auf Deck sein Leben und nach Auge raus vielleicht auch noch Bein oder Arm ab zu riskieren. Er wollte lieber in der Kombüse am Herd stehen und die Häppchen für das traditionelle Nach-der-Schlacht-Fest vorbereiten. Deswegen also sollte der Smoothie sterben, damit Friedrich dessen Job übernehmen konnte. Piratensitten sind eben nicht die feinsten. Gerade flüsterte Braunbart seinem Smoothie ins Ohr. So, jetzt kannst du selbst mal probieren, wie eine versalzene Fischbrühe schmeckt. Dann hob er seinen Degen und wollte den armen Koch ins Meer stupsen. Da schrie Olga unter ihrer Bettdecke laut und deutlich: Nein, lass das, du Fiesling! Und zu Olgas Freude, aber auch Entsetzen, hielt Braunbart tatsächlich inne mitten in der Geschichte. Er drehte seinen Kopf nach oben und: Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Welche elendige, stinkige, verlauste Landratte wagt es, mich bei meiner Lieblingsbeschäftigung zu stören? Olga ließ vor Schreck die Taschenlampe fallen. Das hatte sie noch nie erlebt. Noch nie hatte eine Figur aus einem Buch ihr wirklich geantwortet. Noch nie hatte sie sich wirklich in ein Buch einmischen können. Doch bevor sie auch nur einen weiteren Gedanken daran verschwenden konnte, was da gerade passierte, stieß auch schon eine Hand durch die Mitte des Buches, dort wo die Bindung aufgeplatzt war, und packte sie an ihrem Schlafanzugkragen. Alles ging so schnell, dass Olga gar nicht auf den Gedanken kam, sich zu wehren. Sie versuchte auch nicht zu schreien. Vermutlich hätte sie sowieso keinen Ton herausbekommen. Und dann zog die Hand sie einfach mit einem Ruck durch das Buch, vorbei an schwurbelnden, farbigen Meeresstrudeln, vorbei an den verwischten, verschwommenen Umrissen aller Figuren. Olga bekam keine Luft mehr, ihre Ohren rauschten und fiebten. Es war wie eine Schussfahrt durch eine kilometerlange Tunnelrutsche. Als Olga schon dachte, dass die Fahrt nie mehr enden würde, gab es einen lauten Knall und sie landete hart auf einem Holzboden. Aua, mein Kopf! Chef, da liegt was auf dem Deck. Ich glaub, das ist ein Zwerg. Quatsch, das ist ein Kind. Ein Mädchen, Chef, das ist ein Mädchen. Das sehe ich auch, ihr Affen. Hey, Mädchen, wer bist du? Was machst du hier? Könnten Sie vielleicht den Degen wieder von meinem Hals wegnehmen? Es tut mir weh. Ich hab dich was gefragt, du Wurm. Ich will wissen, wer du bist und wie du dazu kommst, dich in meine Angelegenheiten einzumischen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich, das gibt's auch gar nicht. Olga wusste nicht, was sie sagen sollte, denn der Pirat sah wirklich aus wie... Sie schaute sich um tatsächlich. Segeltakelage, eine Totenkopfflagge und überall Piraten, schmuddelige, nach ungewaschenem Unterzeug müffelnde, bärtige, bis an die Zähne bewaffnete Typen mit goldenen Ohrringen, die Hälfte mit Augenklappen, manche mit einem Holzbein und einem Eisenhaken statt einer Hand. Und ihr Chef, der sie mit dem Degen bedrohte, war natürlich Bert Braunbart, der blutrünstige Killerpirat. Sie war tatsächlich auf der hinkenden Seekuh, Braunbarts Piratenschiff, gelandet. Und die sah genauso aus wie auf den Bildern in ihrem Buch, nur eben in echt und in Farbe. Es tut mir wirklich leid. Ich habe eigentlich nur Ihr Buch gelesen und dabei laut gedacht. Buch? Was für ein Buch? Ich habe kein Buch. Oder hat mich hier schon mal jemand mit dem Buch gesehen? Sie, Chef? Mit dem Buch? Nö. Bücher? Haben wir doch gar nicht. Kennen wir doch gar nicht. Hier auf dem Schiff ein Buch? Ich glaube, es hackt. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, ich meine doch das Buch, in dem Ihre Geschichte drin steht. Hä? Meine Geschichte? Was faselst du da? Ich bin ein Pirat. Das ist mein Schiff und diese Idioten hier sind meine Mannschaft. Mehr gibt's da nicht. Vor allem keine Geschichte. Los, Männer, schmeißt die kleine Laus über Bord und den widerlichen Smoot hier gleich hinterher. Alles klar, Captain. Zu Befehl, Captain. Au! Lass los, das tut weh. Und eins. Und zwei. Und drei. Was ist denn jetzt los? Ich bin's, Baumann. Los, holen Sie das Mädchen endlich raus. Ich habe das Ganze auf dem Lautsprecher verfolgt. Sie fangen schon wieder an zu fabulieren. Ja, aber ich habe doch gerade erst angefangen. Ja, wenig Zeit. Sie wissen doch, wir müssen unsere Kosten reduzieren, sonst werden im nächsten Jahr 3 Stellen gekürzt. Herr Baumann, ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie die eiserne Geschichtenretter-Regel Nummer 1 kennen. Der Geschichtenretter darf... Die zu rettende Person nur im Moment höchster Lebensgefahr retten. Ich weiß. Dabei muss er vor allem darauf achten, dass sich die zu rettende Person in diesem Moment selbst nicht mehr und auch sonst niemand in der Geschichte ihr helfen kann. Und die wollen das Mädchen gerade in die Ostsee schmeißen. Wie viel Lebensgefahr brauchen Sie noch? Dann warten Sie doch erst mal ab. Mit Verlaub, ich mache diesen Job jetzt seit 20 Jahren. Ich weiß, wie man Leute sauber aus Geschichten rausholt. Also lassen Sie mich einfach meine Arbeit machen. Guten Tag. Idiot. Also war ich stehen geblieben. Ach ja, bei Braunbart. Los, Männer, schmeißt die kleine Laus über Bord und den widerlichen Smoot hier gleich hinterher. Alles klar, Captain. Zu Befehl, Captain. Au! Lass los, das tut weh. Und eins. Und zwei. Und Hand. Hauptsekogge, Backbord voraus! Wer war das? Es war Hakenpaule, oben im Ausguck. Ich glaube, der hat eine Hansekogge entdeckt. Ach so, wo ist mein Fernrohr? Ja, in deiner Tasche, Chef. Sag ich doch. So, mal schauen. Ah, sehr schön. Ich sehe sogar zwei Koggen. Zwei dicke, fette Hansekoggen, die nur darauf warten, gekapert zu werden. Alles klar zum Angriff! Attacke! Ja! Aua! Die drei Piraten, die Olga ins Wasser schmeißen wollten, ließen sie einfach aufs Deck fallen. Tja, so sind sie nun mal, die Herren Seeräuber. Wenn's ums Kapern, Plündern und Kämpfen geht, lassen sie alles andere stehen und liegen oder eben fallen. Alle Segel wurden gesetzt, die Schwerter gezückt, die Kanonen geladen, die Enterhaken bereitgelegt, das Schiff drehte bei und die hinkende Seekuh jagte hinter den Koggen her. In dem ganzen Trubel achtete niemand mehr auf Olga und den Smutje. Olga war klar, wenn sie das hier überleben wollte, musste sie schleunigst verduften. Aber alleine hatte sie auf diesem Schiff keine Chance. Sie band dem Koch die Hände los, nahm ihm die Augenbinde ab, der bedankte sich mit einem Kopfnicken, dann krochen die beiden unter Deck. Natürlich kannte der Smoothie sich hier aus wie in seinem eigenen Besteckkasten. Er führte Olga in ein kleines Kabuff hinter der Vorratskammer, die wiederum hinter der Kombüse der Schiffsküche lag, und flüsterte: Das hier ist meine Geheimverstecke. Wenn da oben mal wieder alles aus die Ruder läuft, das erkennt es uns keiner. Außer mir, verfluchter Schifferknoten nochmal. Was? Ih, das ist ja eine Ratte. Na, na, na, nun mal nicht so empfindlich. Erstmal schönen guten Tag. Und jetzt würde ich gern wissen, was hier los ist. Wer bist denn du eigentlich? Ich? Ich bin Olga. Und du bist eine... Genau, eine vermaledeite sprechende, verratzte Schiffsratte. Angenehm, mein Name ist Jan Pelz, genannt der Pelzjan. Für Freunde auch Pelzi. Ich habe hier unten mein Basislager, meinen Heimathafen sozusagen. Und mein Kumpel, der Smoothie Giovanni hier, der steckt mir ab und zu so eine kleine Leckerei zu. Sisi, aber dafür hält er mir die anderen Ratten von die Leib. Ja, wir haben da so einen klitzekleinen Deal, wir beiden. Psst. Nicht zu laut. Nicht, dass die uns da oben hören. Ach was, die sind jetzt erstmal beschäftigt. Da haben die keine Ohren für so eine geheime Unterdeckaktivitäten. Die müssen jetzt erstmal metzeln und entern und fechten und kloppen und hauen und stechen und morden und rächen. Und Sisi Wabene, kriege dich mal wieder rein. Weißt du, Olga, er übertreibt immer ein bisschen. Vor allem mit die Flucherei. Ich bin schließlich der Piratenratte. Ich muss fluchen. Musen, musen wir gar nichts. Außer für kleine Piraten. Und natürlich mangiare, essen. Oh, Mama mia, habe ich ganz vergessen. Hat hier vielleicht irgendjemand Hunger? Eine piccolo Hunger? Haben wir gleich. Ah, ein bisschen von hier. Nehmen wir von diesem. Ein bisschen von jenen dort. Hier liegt ein kleines Zwiebelchen. Ah, scharfe Senf aus England. Pistazien aus Arabien. Wo ist die Tisch, du? Wo ist die Tisch, du? Ah, da ist die Tisch, du. Was macht der denn da? Der stellt so ein kleines Nachmittagsbuffet zusammen. Das gibt's hier unten jeden Tag. Was meinst du, warum ich immer hier rumhänge? Das solltest du unbedingt mal probieren. Allora, Mund auf, Auge zu. Guten Appetit. Das ist lecker. Dann greif mal ordentlich zu. Weißt du, was es normalerweise auf einem Piratenschiff zu essen gibt? Nee, was denn? Ja, knochenharten, schimmligen Schiffszwieback. Voller dicker, weißer Maden, die man erst vor dem Essen auf dem Tisch herausklopfen muss. Ih, das ist ja ekelhaft. Na, Betsy, was soll das? Bist du Verrückte? Willst du unsere Gast die Appetite verderben? Also, Olga, vergesse Maden. Du musst sie noch von die Karamellgarnele probieren. Das ist ja wie im Schlaraffenland. Und hier kann dir die Möweneier in die Glas. Lecko. Entschuldigung. Wie bist du nochmal hier auf die Schiff gekommen? Ich habe dich vorhin nicht so ganz verstanden. Ja, weißt du, das glaubst du mir sowieso nicht. Tja, also ich Genau, ich habe mich im letzten Hafen als blinder Passagier an Bord geschmuggelt und dann... Jetzt geht's los! Jetzt beginnt die Schlacht! Eine Entdeckung! Die drei lauschten dem Kampfgetümmel. Sie hörten Schreie, Gebellte und gehustete Kommandos. Ab und zu ein lautes Krachen, als ob jemand vom höchsten Mast aufs Deck knallte. Dann wieder Kanonenschüsse, das Splittern von Holz. Etwas Großes und Schweres platschte ins Wasser. Das ging bestimmt über eine Stunde, so vielleicht auch länger. Schließlich war Stille. Totenstille. Und jetzt? Haben die Piraten gewonnen? Die Piraten gewinnen immer. Meistens jedenfalls. Aber mir als Ratte ist das eigentlich egal. Ich arbeite unter jeder Regierung. Giovanni, kann ich vielleicht noch so einen kleinen Rollmops haben? Versucht nochmal, aber auch ist das gut. Kurze Zeit später, nachdem die Piraten etwas verschnauft hatten, begann die Siegesfeier. Der neue Koch, der einäugige Friedrich, versorgte die Mannschaft großzügig mit Rum. Und so merkten die Piraten auch nicht, dass das, was er ihnen als Siegeshäppchen servierte, eigentlich ungenießbar war. Der war nämlich zu doof zum Butterbrot schmieren. Irgendwann ließ er auch das ganz sein und reichte nur noch Alkohol. Immer wenn er Nachschub aus der Vorratskammer holte, mussten Olga, der Smutje und Pelzi die Luft anhalten und ganz still sein, damit ihr Versteck nicht entdeckt wurde. Zwischendurch hörte es sich so an, als ob oben auf dem Deck ein Kampf ausbräche, und so war es wohl auch. Wenn Piraten feiern, gibt's auch zwischendurch mal ordentlich was auf die Nuss oder vor die Omme. Danach wurde dann wieder getrunken und gebrüllt. Und jetzt? Was machen die jetzt? Die tanzen. Ohne Musik? Das ist aber komisch. Ich meine, die könnten doch wenigstens dabei singen. Warum singen die denn dabei nicht? Interessante Frage. Schwierige Frage. Klar ist, Braunbart hat was gegen Singen. Singen ist verboten. Wer hier an Bord singt, darf gleich wieder aussteigen. Und zwar über die Planke. Platsch, guten Appetit, liebe Haie, du verstehst? Nee, eigentlich nicht. Ich dachte immer, Piraten singen gerne. So lustige und wilde Piratenlieder. Zum Beispiel in dieser einen Geschichte wie heißt die nochmal? Schatzinsel, genau. 15 Mann auf des Todmanns Kiste, ejo, und ne Buddel voll Rum. Komisches Lied, das kenne ich überhaupt nicht. Natürlich, es gibt Piraten, die singen. Aber dieser Pirat singt eben nicht. Nie, auf gar keinen Fall. Und niemand in seiner Umgebung darf singen. Und keiner weiß warum, aber es ist so. Auf die hinkende Seko wird nicht gesungen, Schluss aus, basta. Psst, jetzt ist es ganz ruhig. Jetzt schon? Das ging heute schnell. Jetzt sind sie nämlich endgültig blau, Hacke, voll wie die Strandhaubitzen und schlafen mindestens 10 Stunden durch. 10 Stunden? Ganze 10 Stunden. Los, wir müssen an Deck. Wie? Wieso? Na, wollt ihr vielleicht hier unten warten, bis die uns irgendwann finden? Na, mich finden die nie. Außerdem interessieren die sich überhaupt nicht für mich. Und was machen wir dann da oben, Olga? Ihr könnt mir glauben, ich habe genug Piratenbücher gelesen. Hier hilft nur noch eins. Meuterei! Ich weiß nicht, ob das ist eine gute Idee, Olga. Giovanni? Du bist ein Schisser. Bin ich überhaupt nicht, du. Du. Au, lass das. Manuel, das tut weh. Ich bin empfindlich am Nacken. Ah, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber trotzdem, ich habe keine Angst. Gehen wir an Deck und übernehmen wir Schiff. Leise und langsam schlichen sie durch den Vorratsraum, durch die Kombüse, den Lagerraum und dann die enge, schmale Holztreppe hoch. Das Deck war in helles Mondlicht getaucht. Überall lagen betrunkene, schlafende Piraten herum. An manchen Stellen lagen sie so eng, dass Olga und der Smoothie aufpassen mussten, dass sie nicht aus Versehen auf einen dicken Seeräuberbauch oder einen Piratenhandhaken traten. Und was machen wir jetzt? Tja, Fesseln. Wir müssen sie fesseln. Wir teilen uns auf. Ich übernehme alle Piraten vorne auf dem Schiff und du die hinten. Sie fesselten die schnarchenden Piraten an Händen und Füßen. Olga war froh, dass Braunbart offensichtlich im hinteren Teil des Schiffes lag. Um den sollte sich mal schön der Smoothie kümmern. Allzu große Lust hatte sie nicht, ihm zu nahe zu kommen. Auch wenn er schlief. Als sie schließlich fertig waren, dämmerte auch schon der Morgen und eine steife Brise kam auf. Der Smoothie schaute in die aufgehende Sonne, dann auf den Kompass, auf die Seekarte, wieder in die Sonne, prüfte den Wind. Südosten, wir müssen nach Südosten. Hartsteuerbord und dann immer geradeaus. Dann kommen wir in die Hafen von Wismar, rudern mit die Beiboot an Land und verduften. Kapische? Sie setzten alle Segel, was zu 2,5 bzw. zu 2 einrattig gar nicht so einfach war. Aber sie schafften es schließlich doch. Als die Sonne endgültig aufgegangen war, befanden sie sich auch schon in voller Fahrt auf hoher See. Olga und der Smoothie standen am Steuer, die Wellen spritzten am Schiff hoch, der Wind pfiff und Pelzi lag in seiner Hängematte, die er sich aus 2 Tauen und einem Stück altem Segel gebastelt hatte und kaute an einem Streifen Dörrfleisch. Plötzlich auf einmal, aus heiterstem blauen Meereshimmel, blickten die drei sich an und spürten, jetzt war es Zeit für ein zünftiges, knackiges, gröhlendes Seemannslied. Sie schauten auf die gefesselten, betrunkenen Piraten und ohne sich abzusprechen, öffneten sie den Mund und sangen. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Early in the morning. Die drei schauten hoch zum Krähennest. Dort sahen sie Braunbarts schmuddligen, aber federgeschmückten Dreispitz und darunter sein bärtiges, zornrotes Gesicht. Ihr sollt die Klappe halten. Auf meinem Schiff wird nicht gesungen, damit das klar ist. Menno, ich dachte, du hättest ihn gefesselt. Wieso ich? Ich dachte, du. Von wegen dein Schiff. Das ist überhaupt nicht mehr dein Schiff, du verfluchter Ex-Kapitän, du. Wir haben's nämlich übernommen. Das hier ist eine offizielle Piratenmeuterei, du doofer Sack. Was? Braunbart kletterte auf den Rand des Krähennests, klinkte seinen Handhaken in eines der Taue, sprang ab und rutschte wie eine menschliche Drahtseilbahn gen Boden. Unten angekommen, schnappte er sich Pelzi, steckte ihnen eine Tonne Deckel drauf, nahm den Smoothie mit dem linken Hakenarm in den Schwitzkasten, stellte Olga ein Holzbein, zog seinen Degen und hielt ihn ihr an den Hals. Und das alles in 15 Sekunden. So, jetzt hat sich's ausgesungen. Sprecht ein letztes Gebet und dann verstummt für immer. Das gibt's doch nicht. Ich werde irre. Was verdammt nochmal wollen Sie von mir? Hübner, wenn Sie jetzt nicht eingreifen, dann werden Sie augenblicklich gefeuert und ich übergebe Ihren Fall Schnittkowitz. Erstens wollte ich gerade in diesem Moment eingreifen. Zweitens ist Schnittkowitz ein Stümper. Dann können Sie auch den Hamster Ihrer Tochter zum Geschichtenretter machen. Und drittens, wenn Sie mich noch einmal stören, dann kündige ich von selbst. Und dann können Sie sehen, wo Sie bleiben mit Ihrem dilettanten Schnittkowitz. Roger, Hübner und Ende. Der Mann trieb mich in den Wahnsinn, jedes Mal. Aber von sowas darf man sich nicht irritieren lassen. Ich musste mich jetzt ganz auf meinen Einsatz konzentrieren. Schließlich hieß es jetzt wieder... Hey, Johnny Hübner greift ein. An dieser Stelle kapierte ich auch plötzlich, wozu dieses seltsame Piratenschlaflied dienen sollte, das mir Baumann mit den Materialien geschickt hatte. Wo war noch mal die CD? Ach ja, hier. Ich schob sie in den Player und startete sie. Schlaf, du kleiner Pirat, morgen gehen wir auf Kaperfahrt. Schlaf, du kleiner Pirat, la la la la la, la la la la la la. Wir setzen die Segel, wetzen die Messer, fahren raus aufs Meer. Wir hetzen die Koggen, zerfetzen die Flaggen und räumen die Schatztruhen leer. Jetzt schlaf, du kleiner Pirat, morgen gehen wir auf Kaperfahrt. Schlaf, du kleiner Pirat, schlaf. Ich war gespannt, was jetzt passierte. Tatsächlich, das Lied wirkte. Aber hallo. Hä? Wer singt da? Und wieso? Und woher kennen die dieses Lied? Das gibt das doch gar nicht. Bert Braunbart schaute verstört nach oben. In die Wolken. In die Sonne. Sehr gut. Er ließ den Smoothie los und spürte, wie seine Hand anfing zu zittern. Sein Degen fiel zu Boden und plötzlich hörte sich der Piratenkapitän sagen: Mama! Mama? Das ist das Lied, das meine Mama immer gesungen hat, als ich klein war, wenn sie mich abends in meine Piraten-Baby-Hängematte gelegt hat, bevor ich von Schwarzbart, diesem räudigen, verlausten, verwurmten Hund, geraubt wurde. Meine Mama konnte wunderbar singen und vor allem laut. Sie hatte eine Stimme wie ein Nebelhorn. Ich muss 3 Jahre alt gewesen sein. Wir waren gerade auf großer Kaperfahrt. Meine Mama war die erste und einzige Frau, die den Männerpiraten Konkurrenz machte. Sie war die Piratenkönigin, the Queen of Pirates. Die Männer waren deswegen natürlich sauer. Am sauersten war Schwarzbart. Schon seit Jahren jagte er meine Mama kreuz und quer über die Meere. Nun hatte er sie in einen Hinterhalt gelockt und mit seiner 5-schiffigen Flotte überfallen. Es hatte einen erbitterten, schrecklichen Kampf gegeben. Die Mannschaft meiner Mama wehrte sich mit Kanonen, Pistolen, Säbeln, Schwertern, Entermessern mit Händen und Füßen, Beißen und Kratzen. Doch sie hatten keine Chance. Meine Mama rechnete mit dem Schlimmsten. Aber Schwarzbart versenkte weder das Schiff, noch ließ er jemanden über die Planke laufen. Natürlich plünderte er uns aus, aber eigentlich wollte er nur eins. Mich. Er stahl mich, das einzige Kind der Piratenkönigin, aus reiner Bosheit. Grausam lachend und mit mir auf dem Arm segelte er davon. Er ließ mich von seiner Mannschaft aufziehen. Nicht, dass sie schlecht zu mir gewesen wäre. Gut, sie waren ruppig und derb, aber nicht gemein. Abwechselnd ins Bett gebracht haben sie mich. Manchmal sogar darüber gestritten, wer dran war. Und alle haben sie mir Geschichten erzählt, Seemannsgeschichten, Piratengeschichten. Aber immer, wenn mir einer zum Einschlafen ein Lied singen wollte, bin ich explodiert und hab geschrien, als würde ich ausgepeitscht. Dann musste ich nämlich an meine Mama denken und an ihr Gute-Nacht-Lied. Deswegen, verdammt nochmal, ist bei mir an Bord singen verboten. Ich will nie wieder jemanden singen hören, bis ich endlich meine Mama wiedergefunden habe. Versteht ihr? Braunbart setzte sich auf den Boden und kramte ein Medaillon aus seinem schmutzstarrenden Piratenhemd. Darauf war ein klitzekleines, in Öl gemaltes Bild einer wilden, glutäugigen Frau mit wirren Haaren und einem leichten Schnurrbartansatz. Braunbarts Mutter. Er streichelte mit der Hand über ihr Gesicht und schließlich sah man eine Träne von seinem Auge auf das Bild fallen. So, jetzt hatte ich Braunbart soweit. Jetzt konnte ich Olga rausholen. Dazu bedurfte es unseres alten bewährten Geschichtenretter-Rituals. Ich schaltete sofort in den Geschichtenretter-Rhythmus-Ritualraum unserer Zentrale. Dort saß 24 Stunden am Tag ein 100-köpfiger Geschichtenretter-Rhythmus-Ritualchor bereit und wartete auf seinen Einsatz. Hübner und Chor, seid ihr soweit? Klar! Okay, wir müssen uns beeilen. Achtung, 3, 2, 1, los. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Raus aus dem Buch. Raus aus dem Buch, raus aus dem Buch, raus aus dem Buch, raus aus dem Buch, raus aus dem Buch, raus aus dem Buch, raus aus dem Buch. Stopp, jetzt passiert's. Plötzlich spürte Olga wieder diesen Sog. Eine große kalte Hand, die sie am Schlawittchen packte und hinauszog aus der Geschichte. Runter von der hinkenden Seekuh, hoch in die Luft und wieder durch den Farbenstrudel, vorbei an allem, was sie auf dem Schiff erlebt hatte, vorbei an jedem, dem sie begegnet war. Diesmal begleitet von rauen, hallenden Seemannschören, die immer lauter und unerträglicher wurden, bis es noch einmal knallte. Und Olga saß wieder in ihrem Bett, mit zerzausten Haaren, zittrigen Händen, weichen Knien und atemlos. Sie schaute sich um. Ja, das war ihr Zimmer. Das war ihr Bett. Von draußen hörte sie den Fernseher. Ihre Eltern sahen also immer noch den Krimi. Sie leuchtete mit ihrer Taschenlampe in die Dunkelheit. Da lag es, das Buch, die Segel des Todes, aufgeschlagen und mit zerknickten Seiten. Aber was war das unter der Bettdecke? Bewegte sich da etwas? Schwindsichtige Rattenleute noch mal. Wo bin ich denn hier? Wo geht's denn hier raus? Da! Oh, Mann, ist mir schwurbelig. Hallo, Pelzi. Ah! Ach, du bist das, Olga. Alles klar. Das ist aber jetzt nicht die hinkende Seekuh hier. Nee, das ist mein Zimmer. Wie jetzt dein Zimmer? Ach, das ist eine lange Geschichte. Und eine komische dazu. Weißt du eigentlich... Was denn? Das kommt da aus der Kiste. Pelzi zeigte auf den Bettkasten mit den abgerubbelten Schlumpfaufklebern. Vorsichtig leuchtete Olga hinüber, der Bettkastendeckel hob sich ganz langsam. Zuerst sahen die beiden nur eine schmutzige weiße Mütze, dann zwei Augen. Schließlich erkannten sie... Giovanni! Oh, da kriege ich gleich wieder Appetit. Was ist denn passiert? Wo bin ich hier? Wo ist sie das Schiff? Wo ist sie das Meer? Und wo ist Braunbart? Was? Hoffentlich nicht auch noch hier. Olga schaute sich ängstlich um. Das hätte ihr noch gefehlt. Aber glücklicherweise war da niemand mehr. Und dann erzählte sie den beiden endlich, was wirklich passiert war. Mit allem Drum und Dran, Wirbel und Schwurbel, ins Buch reinrutschen und Pipapo. Nach einer kurzen, nachdenklichen Pause sagte Pelzi: Du meinst, wir sind nur Figuren in einer Geschichte? Wir sind gar nicht echte, aber ich habe doch Hunger. Kann man Hunger haben, wenn man ist gar nicht echte? Naja, andererseits seid ihr jetzt hier in meinem Zimmer und mein Zimmer ist ja schon echt. Also müsst ihr auch irgendwie echt sein. Ist das das Buch, da auf dem Boden? Ich meine, unser Buch. Ich kann leider nicht so gut lesen. Du kannst überhaupt nicht lesen, du Pflaume. Natürlich kann ich lesen. Ja klar, und ich trete in meiner Freizeit als Stepptänzer Varieté auf. Ja, ist schon eine gute. Also Olga, was steht denn da drin? Och, eine ganze Menge. Ich meine, in die Geschichte, bin ich da wirklich über die Planke? Das weiß ich doch auch nicht. So weit habe ich ja gar nicht gelesen. Hier ist das Buch. Du musst mir vorlesen. Das ist wichtig für mich. Och nee, das ist doch jetzt... Oh, bitte, Olga. Also gut, Moment. Hier. Braunbart beugte sich vor und flüsterte dem Smoothie ins Ohr. So, jetzt kannst du selbst mal probieren, wie eine versalzene Fischbrühe schmeckt. Dann hob er seinen Degen und verpasste seinem Schiffskoch einen Schlag, sodass dieser ins Taumeln geriet und kopfüber ins Meer stürzte. Augenblicklich erschienen zwei riesige Haie. Ach, das ist doch jetzt egal. Verstehe. Pelzi, hast du eine Idee, was wir beide jetzt können machen? Naja, an deiner Stelle würde ich nicht zurück in Braunbarts Geschichte gehen, Mr. Haifutter. Olga, was steht denn eigentlich in den anderen komischen Büchern hier so alles drin? Naja, andere Geschichten natürlich. Zum Beispiel? Zum Beispiel, Detektivgeschichten, Indianergeschichten, Geschichten mit Zauberern und Hexen, Geschichten mit Feen und Elfen, mit Lastwagenfahrern und Bauarbeitern, Ärztinnen und Krankenschwestern, Autodieben und Pferdedieben und Taschendieben. Und Olga zeigte den beiden alle ihre Bücher. Und Olga hatte eine Menge Bücher, eigene und ausgeliehene. Die drei schlüpften unter die Bettdecke und fingen an, im Taschenlampenlicht kreuz und quer herumzulesen. Das heißt, Olga las ihnen vor, mal ein Kapitel aus diesem Buch, mal ein Kapitel aus jenem. Und immer wenn ein Bild kam, zeigte sie es dem Smoothie und Pelzi. Irgendwann im Morgengrauen, sie lasen gerade in Olgas buntem, dicken Kinderkochbuch, da machte es auf einmal Schwulp. Der Smoothie und Pelzi wurden ins Kochbuch gezogen, oder sagen wir in diesem Fall lieber, sie wurden hineingeschlürft und landeten in einem dicken Pott Vanillepudding. Olga hörte aus dem Buch nur noch ein genüssliches Schmatzen und Pelzis Stimme. Lecko! Und da drüben, da gibt's auch noch Mousse-au-Chocolat und Himbeerschnee und Mandarinen-Käseschnittchen und ich werd irre! Schokokusstorte! Nach allem, was Olga in den letzten Stunden erlebt hatte, konnte sie sich ehrlich gesagt über gar nichts mehr wundern. Sie winkte den beiden lächelnd hinterher, das heißt, sie winkte in das Kochbuch hinein. Und in diesem Moment spürte Olga plötzlich ihre Müdigkeit. Sie machte die Taschenlampe aus, legte sich gähnend in die Kissen und im Einschlafen überlegte sie, in welches Buch sie wohl morgen abtauchen würde. So, das war Olgas Geschichte. Ich war ziemlich erschöpft. So viel Spaß das Geschichtenretten auch machte, es war nicht unanstrengend. Kurz überlegte ich, ob ich mich noch weiter um die Ratte und den Koch kümmern müsste. Sicherheitshalber schlug ich im internationalen Geschichtenretter-Handbuch nach, aber da stand unmissverständlich, echte Romanfiguren, die von einem Buch in ein anderes rutschen, liegen nicht im Zuständigkeitsbereich der Geschichtenrettungszentrale. Außerdem ging es den beiden ja im Vanillepudding entschieden besser als auf Braunbarts Schiff. Gerade als ich mich entspannt zurücklehnen und mir einen neuen Eistee aus meinem unter dem Schreibtisch Kühlschrank nehmen wollte, klingelte das Telefon. Dreimal durft ihr raten, wer dran war. Johnny Hübner, mobiles Geschichtenrettungskommando 35 Süd. Was kann ich für Sie tun? Werden Sie mal nicht albern, Hübner. Sie wissen doch, wer dran ist. Ach, Sie sind's, Boss. Und? Zufrieden? Na ja, ist ja alles noch mal gut gegangen. Außer, dass Sie sich mal wieder ordentlich Zeit gelassen haben. Ach, wissen Sie, Boss, Geschichten brauchen immer ein bisschen Zeit. Die darf man nicht verhudeln. Ja, sicher. Dann können wir gleich zum nächsten Auftrag kommen. Also. Wie jetzt? Gleich wieder ein Auftrag? Och, nee, was soll das denn? Hören Sie mir doch erst mal zu. Ich sage nur zwei Stichwörter. Oma und Marterpfahl. Aha, na ja. Klingt ja nicht schlecht. Alles klar, Boss. Ich bin dabei. Die Unterlagen müssten in diesem Moment bei Ihnen sein. Und diesmal halten Sie sich ein bisschen ran, Hübner. Haben Sie verstanden? Ja, ich tue, was ich kann. Roger, Hübner und Ende. Und schon lag der nächste Fall auf meinem Tisch. Oma Elke, die beim Lesen eines Wildwestromans mitten unter die Indianer gerutscht war und dringend meine Hilfe brauchte. Ich schloss meine Augen und... Aber davon erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Johnny Hübner greift ein. Hörspiel für Kinder von Hartmut El-Kurdi. Johnny Hübner, Jürgen Holz. Captain Braunbart, Harry Rowold. Olga, Carla Hagemann. Baumann, Hans Teuscher. Giovanni, Axel Wandke. Pelzi, Hartmut El-Kurdi. Braunbart singende Mama, Gundula Ulbrich. Piraten- und Geschichtenretter-Ritualchor, Lars Eidinger, Herbert Sand und Schotti Scheumann. Musik, Frank Merfort. Schnitt, Hermann Leppich. Ton, Martin Eichberg. Regieassistenz, Frank Merfort. Regie, Wolfgang Rindfleisch. Produktion, Deutschlandradio Kultur 2006.